Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz. Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Breathe, a poem by Lynn Unger. Breathe, said the wind. How can I breathe at a time like this, when the air is full of the smoke of burning tires, burning lives? Just breathe, the wind insisted. Easy for you to say, if the weight of injustice is not wrapped around your throat. Cutting off all air, I need you to breathe. I need you to breathe, don't tell me to be calm. When there are so many reasons to be angry, so much cause for despair. I didn't say to be calm, said the wind. I said to breathe. We are going to need a lot of air to make this hurricane together. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sondersendung zum 11. Juni, dem Internationalen Tag der Solidarität mit Marius Mason und allen anarchistischen Langzeitgefangenen. Derzeit sind weit über 10 Millionen Menschen in den Knästen dieser Welt eingesperrt und die Zahl steigt tatsächlich schneller als das Bevölkerungswachstum. Die meisten der inhaftierten Menschen sitzen verhältnismäßig kurze Strafen, obwohl natürlich jeder Tag ein Tag zu viel ist, den Menschen im Knast verbringen. Manche müssen allerdings auch sehr lange Strafen absitzen. Für ihren Kampf gegen ein unterdrückerisches und ausbeuterisches System sitzen vor allem auch anarchistische Gefangenen oft viele Jahre im Knast. Aber fangen wir doch mit was Positivem an. Das vergangene Jahr hat uns die Freilassung von zwei langjährigen anarchistischen Gefangenen in den Vereinigten Staaten beschert. Darunter Jeremy Hammond und Jay Chase. Auch in Spanien wurde die Anarchistin Lisa im April 2021 auf Bewährung entlassen. Wir senden Liebe und geschwisterliche Grüße an sie alle, während sie sich auf einen neuen Lebensabschnitt einstellen. Leider bleiben viele unserer Gefährten hinter Gittern und für sie kämpfen wir weiter. Eric King wartet auf seinen Prozess, der jetzt für Oktober 2021 angesetzt wurde, wegen seines Vorfalls, bei dem er im Gefängnis angegriffen wurde. Michael Kimball und Jennifer Rose wurde beiden die Bewährung verweigert. Sean Swain ist erneut gezwungen, gegen die immerwährende Einschränkung seiner Kommunikation durch die Gefängnisbehörden zu kämpfen. Marius Mason kämpft sich durch ein weiteres Jahr der Gefangenschaft und kann immer wieder Briefe und auch ausgedruckte Artikel gebrauchen, die ihn mit der Welt da draußen in Verbindung halten. Er hat wie andere im US-Gefängnissystem seit über einem Jahr keinen persönlichen Besuch mehr bekommen. Mindestens 6 Anarchisten, die längere Strafen zu erwarten haben, wurden in Belarus während dem Aufstand gegen das Lukaschenko-Regime inhaftiert. Zu ihnen gehören Dmitri Dubovsky, Iha Alinjevich, Sergei Romanov, Dmitri Rezanovich, Mikola Didok und Akihiro Gajewski-Hanada. Einige von ihnen sind nicht das erste Mal inhaftiert. Unter anderem Iha Alinjevich war bereits fast 8 Jahre in belarussischen Gefängnissen. Monika Caballero und Francisco Solar wurden im Juli 2020 erneut verhaftet. Diesmal unter der Anklage, Brandanschläge auf RegierungsvertreterInnen und eine Immobilienfirma verübt zu haben. Zusammen mit 8 weiteren anarchistischen Gefangenen traten sie am 22. März 2021 in einen Hungerstreik und forderten die Aufhebung der extremen Bestrafungsmaßnahmen gegen Gefangene. Sie forderten auch die Freilassung des anarchistischen Gefangenen Marcelo Villarroy sowie aller Mapuche, anarchistischen und subversiven Gefangenen. In Griechenland beteiligten sich Anarchistinnen und andere an beherzten Angriffen auf Unternehmen und staatliche Ziele in Solidarität mit Dimitris Kaufantinas, einem inhaftierten kommunistischen Stadtguerillo, der Anfang des Jahres einen Hungerstreik durchführte. Die anarchistischen Gefangenen Giannis Dimitrakis und Nikos Masiotis traten mit ihm über einen Monat lang in einen solidarischen Hungerstreik, um weitere Solidarität zu wecken. Und auch in Italien wurde Nicola Gai endlich aus dem Gefängnis entlassen, während Anna Benjamino und Alfredo Cospito zu 16 bzw. 20 Jahren verurteilt wurden. Angeblich waren sie am Bombenanschlägen in Zusammenhang mit der informellen anarchistischen Föderation FAI beteiligt. Im Jahr 2020 begannen die anarchistischen Gefangenen Beppe und Davide Deloyu einen Hungerstreik als Reaktion auf Sanktionsmaßnahmen der Gefängnisverwaltung gegen sie und bald schlossen sich ihnen auch andere anarchistische Gefangene an. Um unsere Solidarität hinter diese dunklen Mauern zu bringen, rufen wir erneut auf, zeigt Solidarität am 11. Juni, dem Internationalen Tag der Solidarität mit Marius Mason und allen anarchistischen Langzeitgefangenen. Dieser Tag wird mittlerweile seit 17 Jahren begangen und ist immer wieder ein Anlass zum Feiern, zum Trauern und zur Revolte. Anlässlich des 11. Juni, des Tag der Solidarität mit Langzeitgefangenen, haben wir mit unserer Freundin Sunny gesprochen. Sie ist eine widerständige Gefangene, die in der JVA Chemnitz seit 2017 sitzt. Und wir haben sie ein bisschen ausgefragt, was denn Langzeitgefangenschaft bedeutet, was das denn so mit ihr macht und ja, wie das vielleicht auch Menschen verändert und was für sie wichtig war, vor allem in Fragen der Solidarität. Sunny, wir sind heute im Gespräch über Langzeitgefangenschaft, weil du ja auch mit deiner Freiheitsstrafe von über 7 Jahren per Definition unter eine Langzeitgefangene fällst. Kannst du vielleicht erstmal ganz kurz, bevor es ins Thema reingeht, den HörerInnen erklären, warum du im Gefängnis bist und für was du kämpfst? Also ich bin in Haft, weil ich wegen Betrugs verurteilt wurde in mehreren Fällen. Wiederum diese habe ich begangen bezüglich meiner Kaufsuchtkompensierung. Und wofür ich kämpfe, ist ja eigentlich dafür, dass man, wenn man schon in Haft ist, diese bestmöglich irgendwie versuchen kann halt zu nutzen und vor allem psychisch erkrankte Menschen in Haft die nötige Hilfestellung halt zur Seite gestellt bekommen, damit es danach der Haft nicht noch schlimmer ist, als es vorneweg schon war. Du bist auch Mutter eben, das ist vielleicht auch nochmal was Besonderes, und bist im Frauenknast in Chemnitz und du bist über 7 Jahre verurteilt. Kannst du uns mal so erklären, was macht eine Langzeitgefangenschaft aus? Es macht auf jeden Fall ganz, ganz viel Negatives mit einem, zumal man schwieriger als Kurzzeitgefangene Lockerungen erhält. Lockerungen bedeutet, dass man für ein paar Stunden halt aus dem Haftalltag ausbrechen kann in dem Sinne. Also man kann die Haftanstalt für ein paar Stunden halt verlassen. Mit Bezugspersonen, um so auch die Möglichkeit der Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu erlangen, also die sogenannte Resozialisierung, soll damit stattfinden. Also man hat halt ganz, ganz viele Nachteile. Was man versucht, einen unter Vorteile, ob man jetzt wirklich Vorteile dazu sagen kann, als Langzeitgefangener kann man zum Beispiel statt der üblichen 30 Fotos, die man haben darf, wegen der Haftraumübersichtlichkeit, sind diese Begrenzungen festgelegt, 50 Fotos haben. Wenn man dann später zum Beispiel zur sozialtherapeutischen Station gehört, hat man halt die Besonderheit, dass man halt 24 Stunden, 7 Tage die Woche Ausschluss hat. Also man hat keinen Einschluss mehr. Der Stationsdienst ist auch nicht wie sonst auf den anderen Stationen in Justizuniform gekleidet, sondern in Zivilkleidung. Da wird am Wochenende selber gekocht. Es finden ganz viele Gruppenmaßnahmen halt statt, aber auch viele Einzelgespräche, um damit halt vielleicht dann auch vorzubeugen, dass eine Rückfallgefahr halt besteht. Aber ansonsten hat Langzeithaft ganz, ganz viel Negatives. Man tut sich halt ganz viel vom sozialen Umfeld halt schon irgendwo abkapseln, weil man halt einfach gar nicht mehr so viel vom Leben halt außerhalb der Mauern halt mitbekommt. Und wenn, dann sind es immer nur Bruchstücke. Ich selber sehe das immer ganz, ganz viel. Gerade, wie du schon sagtest, ich bin 2-fache Mama, ich bin aber auch mittlerweile 6-fache Tante, habe ein Patenkind noch dazu und man verpasst halt gerade da ganz, ganz viel. Bei meiner Tochter steht jetzt die Einschulung bevor. Also das sind halt so wichtige Dinge im Leben von einem Kind, die an einem dann total halt vorbeiziehen, wo man dann selber immer total erschrocken ist und dann selber auch erstmal sieht, was für eine heftige Zeit halt schon vergangen ist. Ein großer Punkt, soziale Beziehungen, dass eben durch die lange Dauer, die ja viel schwieriger sind, aufrechtzuerhalten, auch wenn wir mit den neuen Medien und Kommunikationsmöglichkeiten mehr Kontakt aufrechterhalten können, durch Skype zum Beispiel, oder eben Telefonie und so weiter, aber auf der anderen Seite fehlt ja komplett die Berührung und die Leichtigkeit ja auch im Kontakt. Was ich halt ganz oft auch selber mitbekomme, und das war das beste Beispiel mal gewesen, ich hatte eine Ausführung eben mit meinen Kindern. Wir waren bei McDonald's essen gewesen und als ich noch auf freiem Fuß war, hat man noch die Bestellungen vorne beim Personal persönlich aufgegeben. Und an dem Tag hat mir mein Sohn dann diesen tollen Touch-Automaten da erklärt und ich kam mir da wirklich ganz dumm davor und habe dann irgendwann auch zu meinem Sohn gesagt, ich sag dir an und du gibst ein, weil ich völlig überfordert war mit der Situation, weil sich natürlich auch das ganze Technische draußen extrem halt weiterentwickelt. Und gerade auch Online-Banking, also das höre ich halt so aus meinem bekannten Verwandtenkreis, ist ja schon in Ticken halt komplizierter geworden. Und was ich nämlich noch gelesen habe, als so einer der ersten Schlagzeilen zu Langzeitgefangenen, ist, dass es auch da viele Studien gibt, die sich damit beschäftigen, dass die psychische Belastung vor allem bei Langzeitgefangenen besonders hoch ist im Gefängnis. Auf jeden Fall, also das sehe ich definitiv auch so. Vor allen Dingen denke ich, dass das auch eine entscheidende Rolle dann später halt im normalen Leben sein wird. Gerade halt auch so Thema Beziehungen. Ich denke mal, das wird auch hinterher ganz arg problematisch dann werden. Hab da auch so ein Fallbeispiel so im Bekanntenkreis, dass selber auch mal in Haft saß und das selber von sich sagt, dass so die Haft so die negative Auswirkungen hat, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und er saß bei weitem nicht so lange lange in Haft wie ich jetzt schon oder wie andere. Das macht es auf jeden Fall halt nicht besser. Man stellt auch ganz viel in Frage, man wird ganz arg misstrauisch, man hinterfragt ganz viele Sachen, man sieht ganz viele Sachen auch eher pessimistisch statt optimistisch. Man sucht bei allem irgendwo diesen negativen Haken, weil man streckenweise auch gar nicht anders kennt. Und ich denke, das macht halt viel mit einem, das macht viel mit der Psyche und das wird ganz, ganz schwer, diese Sachen halt hinterher irgendwo wieder beiseite zu schieben und zu sagen, hey, die Zeit in Haft ist vergangen und das ist jetzt das normale Leben und das tickt anders, das läuft anders. Also ich denke, das wird sehr schwierig. Aber wird Langzeitgefangenen da mehr Unterstützung zugestanden? Du machst ja auch verschiedene Betreuung und Unterstützung da mit Personal. Nein, also ich will jetzt nicht kategorisch Ja sagen, ich will aber auch nicht kategorisch Nein sagen. Also zum Beispiel, wie gesagt, auf der sogenannten sozialtherapeutischen Station, wobei man sagen muss, dass die halt für Gewaltstraftäter ist. Gut, das trifft auf die meisten Langzeitstrafer definitiv halt zu. Die haben schon ein gesondertes Programm, wie jetzt auch ich zum Beispiel mache, so Straftatenaufarbeitung. Es gibt verschiedene andere Gruppenmaßnahmen, die halt hier in der JVA halt angeboten werden, wo man sich so mit seinem Selbstwertgefühl und allem halt auseinandersetzen kann und so. Also es gibt schon Angebote, aber die sind halt streckenweise auch völlig überlagert. Du sprichst jetzt auch viel über euer System im Gefängnis und davor haben wir über die Welt draußen, wie sie sich verändert und dass es an euch vorbeizieht da drin, weil ihr auch zum Beispiel nicht das Internet nutzen dürft, gesprochen. Was ist das drin? Also es ist ja auch statistisch belegt, dass vor allem in Frauengefängnissen viele Menschen sind, die eher eine Strafe unter einem Jahr haben und du bist jetzt erstmal verurteilt für 7 Jahre. Was macht das mit dir und was hat das für Auswirkungen, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, ich bin hier viel länger als die meisten anderen? Also es macht halt sehr viel mit mir. Ich versuche mich halt nicht mehr allzu sehr halt an Menschen halt dran zu gewöhnen, weil es halt einfach ein stetisches Kommen und Gehen ist und man halt selber dann immer weiß, ja super, die geht jetzt und man weiß dann, und ich habe jetzt aber noch so und so viele Jahre. Also das ist dann schon sehr grenzwertig. Man kommt emotional oft auch an seine Grenzen, gerade in solchen Geschehnissen, wenn halt Menschen, an die man sich vielleicht dann doch gewöhnt hat, halt dann gehen. Es macht halt Beziehungsaufbau halt einfach komplett kompliziert, ne, weil man schon mit angezogener Handbremse halt fährt, weil natürlich viele versprechen einem dann ja und wenn ich raus bin, ich schreibe dir und wir telefonieren und man weiß aber im Endeffekt, derjenige wird sich nicht melden, was ich auch völlig legitim finde, weil man möchte diese Zeit, wenn man hier raus ist, dann einfach nur noch vergessen und nicht durch Kontakt halten, dann ständig an diese Zeit halt erinnert werden. Verändert sich die Relation zu Zeit, wenn man weiß, dass man so eine lange Zeit eben absitzen muss? Ja, also auf jeden Fall. Also ich für meinen Teil hatte drin immer ganz stark das Gefühl, dass man steht von der Zeit her, dass so jemand, wie man so sagt, einen Finger auf den Zeiger halt hält an der Ohr, dass ich nicht irgendwie großartig vorwärts dreht. Und man sieht und begreift das eigentlich dann immer erst so, zum Beispiel am Wachstum meiner Kinder, sehe ich das immer ganz deutlich, wie schnell eigentlich die Zeit vergangen ist. Oder wenn mich jetzt jemand fragt, du, wie lange bist denn du eigentlich schon hier? Und ich dann antworte, ja, jetzt fast 46 Monate. Was? So viel Zeit ist schon vergangen? Also da wird es dann eigentlich erst so richtig bewusst. Aber so während der Zeit hier drin hat man kaum noch ein Zeitgefühl, sondern verschobenes. Geschafft haben an alle da draußen, die Ich schätze die Versunkenen. Wir sind längst nicht alle. Es fehlen die Ertrunkenen. Vorbilder, der Wind in der Geschichte schreibt keine Namen auf Straßenschilder. All die Widerstandskämpferinnen, deren Namen radiert und vergraben sind. Ohne euch wären wir nicht hier. Und Kinder, all die Verbrannten, deren Wunden wir nicht lindern, missbraucht, ausgebeutet, vertrieben. Es gibt Ecken, da kommt das Licht nicht an. Ich sehe hier nur Menschen mit Schatten. Es fehlt niemand, gar nichts sehen kann. An alle meine Unbekannten, Geschwister und Nachbarn, die um ihr Leben rannten und es doch nicht geschafft haben. An alle da draußen, die Schätze, die Versunkenen, wir sind längst nicht alle. Es fehlen die Tod. Und du bist jetzt schon seit 2017 da und warst davor ja auch schon mal in der JVA. Kannst du irgendwie Veränderungen beobachten, wie sich das System vielleicht auch verändert, wie sich die Leute verändern, die ins Gefängnis kommen? Also ich sage es auch immer wieder, es ist definitiv für mich die schlimmste Haftzeit, die ich jemals erlebt habe. Vom Klientel her im Allgemeinen, also ob das jetzt unter den Gefangenen ist, aber auch unter den Bediensteten, vor allem auch unter der medizinischen Betreuung. Ganz, ganz viele Defizite. Ganz, ganz viele negative Veränderungen im Gegensatz zu damals. Also es ist nicht mehr so dieser Zusammenhalt unter den Gefangenen da, also jeder kämpft für sich. Es wird ganz, ganz viel gegeneinander gekämpft. Ganz viel Missgunst ist auch darunter. Also man gönnt streckenweise dem anderen das Haar in der Suppe nicht und das kann man wirklich wortwörtlich so sehen und nehmen. Ganz viele Bediensteten, die ich auch durch frühere Haftzeiten schon kannte, sind einfach verbittert geworden. Ich kann mich da ganz gut dran erinnern. Ich habe mich mal mit einer besagten Bediensteten vor, also 2018 unterhalten, während einer längeren Autofahrt, wo wir das Thema halt auch hatten. Und sie hat dann halt auch gemeint, weil es halt einfach nicht mehr vergleichbar ist mit früher. Früher hat man durchaus weniger Gefangene gehabt. Man hatte mehr Ausschlusszeiten gehabt und konnte dann auch individuell mal mit den Gefangenen reden. Man konnte sich so ein bisschen mehr ein Bild halt drum machen. Man konnte ein bisschen so in die Geschichte halt eintauchen und vielleicht auch ein bisschen versuchen, mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Und das ist halt einfach nicht mehr. Es ist halt einfach wirklich nur noch ein Ausschließen und ein Wegschließen. Also es ist das, was selbst viele Bedienstete selber sagen. Und da habe ich schon das große Glück, dass ich mich in einem anderen Gebäude befinde, wo halt Wohngruppenvollzug ist, wo halt weniger Gefangene sind. Also da sind das jetzt zum Beispiel im Vergleich auf meiner Station sind es maximal 18 Gefangene, wo hingegen drüben im anderen Haus halt streckenweise so zwischen 25 bis 40 Gefangene halt auf eine Bedienstete dann halt kommen. Und wenn man dann sich überlegt, in 2 Stunden Aufschlusszeit, dann kann man einfach sich nicht die Probleme von jeder einzelnen Gefangenen anhören. Es ist halt wirklich Akkordarbeit, also es ist Bandarbeit, viel Band. Und wie viele Menschen um dich herum haben auch so eine lange Strafe? Gibt es auch um dich herum Menschen mit lebenslänglich, wo du vielleicht weißt, du kannst eine andere Art von Beziehung aufbauen, weil die Person nicht in einem Jahr weg ist? Jetzt aktuell in meinem direkten Umfeld habe ich keine Person mit lebenslänglich. Ich kenne einige hier drinnen, die lebenslänglich haben, und ich ziehe meinen Hut vor diesen Menschen, wie die das Ganze hier durchstehen und sagen, naja, ich kann es ja nicht ändern. In meinem direkten Umfeld ist eine ganz, ganz liebe Person, die mir auch ganz arg ans Herz gewachsen ist, die so ein ähnliches Strafmaß hat wie ich. Also man kann da auf jeden Fall eine Beziehung aufbauen, aber es ist halt trotzdem so ein bisschen schwierig, weil in dem Fall wird es wahrscheinlich so sein, dass ich halt eher gehe und sie ist noch da und ich weiß halt genau, wie sich das halt anfühlt. Also ich kann mich halt genau in diese Person dann hineinfühlen, wie scheiße das im Endeffekt für einen dann ist. Und was sind so Sachen, die dir besonders helfen, mit dieser Perspektive zu wissen, kann sein, dass du früher rauskommst, aber jetzt rein theoretisch gesehen, mit der Perspektive so lange absitzen zu müssen am Anfang zum Beispiel deiner Haftzeit, was hat dir besonders geholfen, irgendwie nach vorne zu schauen? Ich glaube, das war einfach so stabile soziale Kontakte, halt, die ich halt draußen hatte. Jetzt zum Beispiel meine allerbeste Freundin, also die wirklich von Anfang an hinter mir gestanden hat und mich wirklich mit Besuchen, Telefonaten, mit hin und wieder meiner schönen Postkarte wirklich mir halt zur Seite gestanden hat. Ich glaube, das ist das, was mir oft halt einfach die Kraft gegeben hat, halt weiterzumachen. Und ich habe mich wirklich ganz, ganz lange, und viele wissen das vielleicht auch durch meinen Blog, wenn sie den kennen, mich zur Wehr gesetzt habe. Also wirklich mit Händen und Füßen habe ich mich gewehrt gegen das System und gegen alles hier, weil ich es einfach auch streckenweise nicht einsehen wollte. Ich wollte es nicht wahrhaben. Mittlerweile, ich will nicht sagen, ich habe mich dran gewöhnt, aber ich habe mich mittlerweile halt damit abgefunden, weil ich halt auch mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich selber sage, ich kann es nicht ändern. Ich kann aber versuchen, die Zeit irgendwie trotz allem für mich halt sinnvoll zu nutzen. Ich arbeite hart an mir, um halt einen späteren Rückfall diesmal definitiv auszuschließen, weil nochmal möchte ich nicht in Haft. Das kann ich meiner Familie, meinen Kindern, meinen Freunden und vor allem mir selber auch nicht antun. Und dafür versuche ich gerade den Weg, so gut es geht, zu ebnen, aber ganz wichtig sind einfach stabile soziale Kontakte. Du hast gerade schon erwähnt, dass dir besonders geholfen hat, dass deine beste Freundin dir geschrieben hat und Kontakt aufrechterhalten hat. Du hast ja auch viele Menschen, die über deinen Blog und über Öffentlichkeitsarbeit dir schreiben und ja versuchen, Kontakt aufzunehmen, dich ein bisschen aufzubauen und einfach in Austausch mit dir zu treten. Wie wichtig ist denn Solidarität jetzt als dieser Begriff auch von Leute wenden sich an dich, Leute sehen dich, weil du in dieser Situation bist und die dich unterstützen wollen, wie wichtig ist, dass du diese Langzeitgefangenschaft durchhältst? Auf jeden Fall ganz arg wichtig. Also ich bin auch immer jedes Mal total gerührt, wenn ich Post von fremden Menschen bekomme, die entweder durch meinen Blog oder durch die Radiosendung auf mich und auf meinen Fall aufmerksam geworden sind und mir dann schreiben und Chapeau, dass du das so machst. Und eine hat mir mal geschrieben, dass sie nie den Mut hätte, zum Beispiel über das Thema Kaufsucht so offen rüber halt zu sprechen, geschweige denn zu schreiben. Ich finde es halt immer einfach total herzerwärmend, also dass es da fremde Menschen gibt, die sich meinem Schicksal annehmen und mir dann halt schreiben und das halt auch kundtun. Und das sind jetzt auch schon also einige feste Brieffreundschaften halt draus entstanden. Und so kriege ich auch ein bisschen was von der Welt halt außerhalb mit. Und das finde ich schon schön. Und jetzt mal so nach vorne blickend zu sagen, wenn jetzt deine Zeit hoffentlich irgendwann mal zu Ende ist und du wieder rauskommst, da sollte ja die Solidarität wahrscheinlich nicht aufhören, dass du auf einmal merkst, okay, du bist sehr auf dich allein gestellt. Das ist, was ich von vielen ehemaligen Gefangenen gehört habe, dass sie sehr enttäuscht waren, dass nach der Haft die Solidaritätsbekundungen und die Kontaktaufrechterhaltung viel eingeschränkt wurde von Menschen. Was brauchst du für nach der Haft? Also was wäre wichtig, wenn du rauskommst? Was wünschst du dir? Naja, auf jeden Fall, dass die Kontakte halt weiter bestehen bleiben. Ich meine, ich bin ja trotzdem der Mensch, den man dann halt kennengelernt hat. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, einige Menschen dann mal persönlich außerhalb dieser Mauern halt kennenzulernen und vielleicht auch in das Leben halt des anderen halt so ein bisschen reinzuschnuppern. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und würde das auch echt toll finden, dass Kontaktfeld einfach noch weiter auszubauen. Das sind halt Menschen, die mir halt jetzt gerade zur Seite in der schwierigsten Zeit meines Lebens stehen. Das tut halt wirklich unheimlich gut. Sag mal, es ist immer total einfach für einen Menschen da zu sein, der da ist. Und es ist aber voll schwierig für einen Menschen da zu sein, der eben nicht da ist. Noch zwei letzte Fragen zum Schluss. Langzeitgefangenschaft. Was ist das, was dir am meisten graut, wenn du rauskommst, weil es ja doch eine ganz schön lange Zeit ist, in der du die Mauer nicht richtig verlassen konntest? Mir graut es extrem vor den ganzen Einflüssen, die mich dann halt auf jeden Fall erwarten. Ne? Also da rede ich jetzt als ehemalige Kaufsüchtige jetzt nicht nur von dem ganzen Konsumangebot, was mich definitiv wahrscheinlich auch emotional erschlagen wird, aber auch so von den ganzen Fortschritten, die man halt die ganze Zeit einfach gar nicht so mitbekommen hat. Auch vor allem von Menschenansammlungen. Also ich glaube, da werde ich dann erstmal total mich überrollt fühlen. Und ich habe halt auch Angst ein bisschen so davor, dass ich das dann gar nicht so realisiere, dass ich jetzt wirklich frei bin und wirklich an diesen Ort nicht mehr zurück muss. Gibt es was, worauf du dich besonders freust? Am meisten freue ich mich natürlich darauf, wieder ganz viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, wieder ein Teil von ihrem Leben zu sein, von meiner Familie da endlich alles halt live mitzubekommen, einfach mal wieder einen schönen Nachmittag zu verbringen, picknicken zu gehen und nicht ständig auf die Uhr zu gucken und ach ja, jetzt ist doch eigentlich Einschluss. Weißt du, wenn diese Gedanken dann einfach nicht mehr da sind, mich einfach frei fühle. Nicht nur frei bin, sondern mich auch frei fühle. Zum Schluss, gibt es was du noch loswerden willst oder auch was du vielleicht noch anderen Langzeitgefangenen als Tipp mitgeben willst, how to survive Langzeitgefangenschaft? Auf jeden Fall immer versuchen, irgendwie aufrecht zu stehen. Auch wenn es ganz, ganz arg schwer fällt. Wie gesagt, ich ziehe auf jeden Fall meinen Hut zum Beispiel vor lebenslänglich bestraften Menschen, da den Glauben und den Mut und die Kraft halt nicht zu verlieren. Aber irgendwann wird die Zeit auf jeden Fall enden und es gibt auf jeden Fall ein Leben danach. Und durch das irgendwie immer wieder vor Augen halt führen und halten. Und ganz wichtig sind halt einfach die Menschen, die einem in dieser Zeit halt beistehen. Und darauf sollte man ganz viel Wert legen und daran sollte man auch festhalten. Weil darauf kommt es im Leben auch wirklich an. Wenn dir jetzt Leute schreiben wollen oder dich gerne kontaktieren wollen, hast du da eine Adresse? Also meine Adresse kann man auf jeden Fall auch auf meinem Blog finden. Mal sehen, ob ich ihn noch drauf habe. Freiheitskomitee für seine www.blackblog.org. Und zwar ist das vor allerdings als 4 geschrieben. Da könnt ihr noch ganz viel über mich erfahren und ganz viel über mich lesen, über meine vergangene Zeit, über meinen Kampf. Und da findet ihr allen voran auch meine Adresse. Super, dann vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Running a game that the pole can't afford to play. Running a game that the pole can't afford to play. Running a game that the pole can't afford to play. Trying to get the shit away, huh? I know you heard that. Crack it when I swung my baseball bat. Connector hit the back of the Pepper Civic Bank windows. That's your fucking overdraft. Paid in 1,000 pieces. A jacket smashed glass. Yeah, now it's a backlash. Simple students are banned. It's out of hand and demanding. If you ain't about the people, then you ain't about the planet. Get off the block or we'll make damn sure you panic. This is what we master when we act up. Getting dirty, dirty, don't want to call that attorney. This is what we act up when we mask up. Mother Earth is hurting and she's calling for backup. Running a game that the pole can't afford to play. Running a game that the pole can't afford to play. This is what we ransack when we brand scam the sack cash. Cause if cash can't be tracked, well then it can't be taxed. This is what we steal, scrapping at the trash cans. How we manifest a meal if we don't wanna steal. This is what we cut locks on the breaker box while the hood gets together to build them roadblocks. Serving up Molotovs that don't really hit the spot, huh? This is what we mask up when we act up. Dirty, dirty, don't wanna call that attorney. This is what we act up when we mask up. Mother Earth is hurting and she's calling for backup. I got my vocab, my word is my gap. This is how I shoot back and this is how I stay strapped. Cause all them little piggies are quick to risk us getting our brass cap. But the money making fat man, they got some kind of nerve. Talking about protect the serve, that's some motherfucking fairy tale if I ever heard. This is how we turn despair into strength. Like how we turn seeds into nourishment. You dig? Im Gefängnis ist Zeit verlangen. Es ist Warten. Warten auf etwas, das das Warten durchbricht. Es ist Warten auf Leben, auf etwas, das du fühlst, auf etwas, das dich inspiriert, auf etwas, das dich weiterbringt, trotz der schleppenden Routine, trotz der toten Umgebung. Es ist Warten und Suchen nach einer Befestigung deines Menschseins. Dort, wo das Gefängnis dich zerstören will, dich unterwerfen will, dich resozialisieren will. Es ist dort, wo du ihre Lügen und Widersprüchlichkeit durch deine Ohnmacht schneiden fühlst. Es ist dort, wo das Tuch des Spektakels fällt und der Knüppel tastbar wird. Den Knüppel, den wir alle kennen, aber nicht immer sehen oder sehen wollen. Wir kommen jetzt noch zu einem weiteren Beitrag, und zwar gehen wir noch mal ein bisschen tiefer ein auf das Thema Langzeitgefangenschaft in Form von Sicherungsverwahrung. Die Sicherungsverwahrung wird offiziell nicht als Strafe gelabelt und ist auch was, was nach der Haftstrafe eingesetzt wird, wenn die Person ja meistens dann stigmatisiert wird, als irreparabel angesehen wird, stigmatisiert und als so gefährlich eingestuft, dass sie nicht zurück in die Gesellschaft entlassen werden kann. Da sitzen momentan in Deutschland ca. 600 Personen in Sicherungsverwahrung, unter anderem auch Thomas Meyer-Falk. Er ist ziemlich bekannt mittlerweile und sitzt in Freiburg, da seit 96 in Haft und dann seit 2013 in der Sicherungsverwahrung. Seine Straftat war eben ein Bankraub mit Geiselnahme und er hat dann das Geld umverteilt in verschiedene linke Projekte und hat bis heute nicht eingesehen, dass er dafür eben in Haft gehört und dass er dafür weggesperrt gehört. Dementsprechend hat er schon sehr viel Erfahrung gesammelt und erzählt im folgenden Beitrag, der im Rahmen der Sendung Ausbruch, die Antirepressionswelle, erschienen ist, die jeden vierten Sonntag auf Radio Dreieckland erscheint, über Sicherungsverwahrung. Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden. Vor wenigen Tagen haben wir die Information erhalten, dass ein langjähriger Sicherungsverwahrter, Herr K. auf dem Hohen Asberg verstorben ist. Der Insasse lebte hier nur wenige Zellen neben der meinen, war knapp Ende 70, also hat fast das 80. Lebensjahr erreicht und war viele Jahre hier in der Strafvollzugsanstalt. Immer wieder habe ich ja auch auf meinem Blog über die Todesfälle im Bereich der Sicherungsverwahrung berichtet. Todesfälle passieren überall. Allerdings ist natürlich für Sicherungsverwahrte, die viele Jahre im Gefängnis zubringen, es dann nicht besonders motivierend, wenn sie sehen, dass um sie herum, so zumindest die subjektive Wahrnehmung, mehr Leute dann sterben, als erfolgreich wieder in die Freiheit zurückkehren. Jetzt haben wir schon ein paar Stellen aus dem Text, den du im April, Ende April veröffentlicht hast, der jetzt seine Aktualität hat im Mai, nämlich 10 Jahre Urteil zur Sicherungsverwahrung. Vielleicht einmal, was war das für ein Urteil, was eben vor 10 Jahren da vom Bundesverfassungsgericht gefällt worden ist? Thema Sicherungsverwahrung wurde hier schon öfters was gesagt. Die Sicherungsverwahrung wurde 1933 von den Nationalsozialisten in das Strafgesetzbuch aufgenommen und seitdem kann der Staat Menschen, die ihre zugemessene Freiheitsstrafe verbüßt haben, auch über das Maß der Freiheitsstrafe hinaus in der Gittern halten, nämlich dann im Bereich der Sicherungsverwahrung. Von der Theorie nach soll ja die Strafe repressiv wirken, das heißt begangenes Unrecht sühnen, so die Konzeption, wohingegen die Sicherungsverwahrung rein präventiv, das heißt zur Verhinderung künftiger Straftaten dienen soll. Am 4. Mai 2011 hat das Bundesverfassungsgericht in einem relativ spektakulären Urteil alle oder weitestgehend alle Normen zum Bereich der Sicherungsverwahrung in der Bundesrepublik Deutschland als verfassungswidrig verworfen. Hintergrund hierfür war, dass noch die CDU-FDP-Koalition, falls sich noch irgendjemand der Hörerinnen und Hörer an Helmut Kohl erinnern kann, unter seiner Ägide wurde Anfang 1998 das Strafrecht reformiert, insbesondere das Sexualstrafrecht. Dafür gab es leider traurige Anlässe. Und im Zuge dessen wurde auch im Bereich der Sicherungsverwahrung eine Vorschrift geändert. Bis zum damaligen Zeitpunkt, also Anfang 1998, war es so, dass die erstmalige Anordnung in der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nach 10 Jahren zwingend zu beenden war. Das heißt, jemand, der 10 Jahre in der SV saß, wusste, nach 10 Jahren wird er entlassen. Das wurde gestrichen, denn der Gesetzgeber meinte, wenn jemand nach 9 Jahren, 11 Monaten immer noch als gefährlich gelte, warum sollte man ihn dann nach 10 Jahren einfach entlassen? Das ist eigentlich eine zulässige Gesetzesänderung, wenn denn nicht auch die längst verurteilten Menschen schon davon betroffen gewesen und geworden wären. Denn eigentlich verbietet das Grundgesetz die rückwirkende Verlängerung von Strafen. Und jetzt stellte sich natürlich die Frage, handelt es sich bei der Sicherungsverwahrung um eine Strafe? Das Bundesverfassungsgericht urteilte in einem ersten Verfahren 2004, Sicherungsverwahrung sei, wie eben dargelegt, keine Strafe, weil sie ja rein präventiv wirke. Dagegen zogen betroffene Insassen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg, der 2009 und 2010 in mehreren Urteilen genau gegenteilig entschied und meinte, selbstverständlich handele es sich bei der deutschen Sicherungsverwahrung um eine Strafe. Mithin sei die rückwirkende Verlängerung, also diese Streichung der 10-Jahres-Frist für die längst verurteilten Menschen, menschenrechtswidrig. Im Zuge dieses ganzen Geschehens sah sich dann das Bundesverfassungsgericht wiederum angerufen, von betroffenen Sicherungsverwahrten veranlasst, das ganze Sache nochmal zu prüfen, kam dann zu dem Ergebnis, das ist rechtswissenschaftlich dann für manche ganz interessant, zu sagen, wir entscheiden in Deutschland nach dem Grundgesetz, dass die Europäische Menschenrechtskonvention hat lediglich den Rang eines einfachen Gesetzes, also hat auch weiterhin bestritten, dass es sich bei der Sicherungsverwahrung um eine Strafe handelt, kam dann allerdings aufgrund anderer rechtlichen Erwägungen zu dem Ergebnis, dass die Streichung der 10-Jahres-Grenze doch problematisch sei und setzte dann dem Gesetzgeber bis zum 1. Juni 2013, also rund 2 Jahre, die Frist, die Ausgestaltung im Bereich der Sicherungsverwahrung neu auszurichten, insbesondere die konkreten Lebensbedingungen zu verbessern. Die sich ja dann doch sehr auch geähnelt haben mit dem Vollzug im Regelvollzug, oder? Genau, das war auch ein wesentlicher Ansatzpunkt für die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der nämlich die konkreten Haftbedingungen in den Blick genommen hat, während der Schwerpunkt des Bundesverfassungsgerichts immer darauf lag, auf der abstrakten Gesetzestheorie, denn von der Gesetzestheorie hat das Bundesverfassungsgericht natürlich recht, die Sicherungsverwahrung ist in dem Sinne theoretisch gesprochen keine Strafe. Allerdings die Sicherungsverwahrung wurde und wird eigentlich auch bis heute in den Strafhaftanstalten vollstreckt, heute allerdings in separaten Gebäuden, die an große Strafanstalten angegliedert sind. Also bis zu der Änderung 1.6.2013 saßen die letztlich in einem eigenen Stockwerk, in einer eigenen Abteilung der jeweiligen Strafanstalt. Sie durften etwas mehr an Privatkleidung besitzen. Allerdings war das dann auch schon das höchste der Gefühle, was die Ausstattung und den Unterschied zur Strafhaft anbetrifft. Die Folgen vielleicht noch des Urteils vom 4. Mai 2011. Viele Bundesländer hatten dann neue Hafthäuser gebaut, hatten durchaus zweistellige Millionenbeträge in die Hand genommen, zum Beispiel Bayern, um eben auf den jeweiligen Geländen von Strafhaftanstalten eigene Trakte zu errichten mit größeren Hafträumen. Die personelle Situation wurde aufgestockt, um da mal einen Wert zu nennen. In der Strafhaft ist es üblich, dass sich ein Mitarbeitender oder ein Mitarbeiter des Sozialdienstes um 90, manchmal auch 100 Inhaftierte kümmern muss. Hier im Bereich der Sicherungsverwahrung ist der Personalschlüssel 1:16. Das heißt also erheblich günstiger. Das Gleiche gilt auch für den Bereich des psychologischen Dienstes. Die Situation heute, 10 Jahre nach dem Urteil, das war eigentlich auch mit nicht nur der Jahrestag war ein Anlass dafür, dass ich dazu was geschrieben hatte, sondern auch nochmal die Perspektive heute und die anfängliche Euphorie aus Sicht vieler Insassen und Insassinnen, auch wenn es nur ganz wenige Sicherungsformate gibt, zum Beispiel in Schwäbisch Gmünd, ist ernüchternd. Die Euphorie ist eigentlich verflogen. Letztlich läuft es heutzutage in vielen Fällen darauf hinaus, dass Sicherungsformate, die die Sicherungsverwahrung antreten, dass denen gesagt wird, jetzt sind sie erstmal hier, jetzt haben wir erstmal viel Zeit, gucken mal in 5 Jahren, gucken mal in 8 Jahren, gucken mal in 10 Jahren weiter. Das heißt, für einen Großteil der Sicherungsverwahrten läuft letztlich die Unterbringung der Sicherungsverwahrung auf eine Zusatzstrafe hinaus, die einfach die Strafhaft, die ja verbüßt wurde, das heißt, die für die jeweiligen Taten zugemessene Strafe wurde ja bis zum letzten Tag verbüßt, weil die Sicherungsverwahrung schließt sich ja da erst an. Und das ist einfach eine Zusatzstrafe und für viele. Und wir haben hier im Bereich der Sicherungsverwahrung immer mehr Menschen, mittlerweile glaube ich um die 20%, die auch über die 10-Jahres-Grenze dann hinaus festgehalten werden. Wozu das dann führt, wir haben dann einmal Autodestruktivität, wir haben einen hohen Anteil an Leuten, die Psychopharmaka nehmen und wir haben die Leute, die natürlich dann fremdaggressiv reagieren, was dann aus Sicht der Justiz wiederum ja deren angebliche Gefährlichkeit unter Beweis stellt, traurigerweise. Jetzt sitzt du ja selber auch schon sehr lange auch in Haft und auch in Sicherungsverwahrung und du schreibst in deinen Text, dass du eben beobachtest, dass die Sicherungsverwahrten, die in die SV kommen, ja auch immer jünger werden Und da ja dann die Perspektive ja doch sehr, sehr dunkel ist, wenn man eben, wie du ja schon sagtest, auch sieht, dass man eher in der Sicherungsverwahrung stirbt, denn dass man rauskommt. Hatten wir vielleicht vor 20 Jahren oder 25 Jahren noch Menschen, die erst mit 50, 55 oder 60 Jahren dann in die Sicherungsverwahrung eintraten, wo also Menschen jüngeren Lebensalters die absolute Ausnahme darstellten, haben wir heute regelmäßig hier Zugänge. Gerade vor wenigen Wochen ist hier einer gekommen, ich glaube, der ist 28 oder 29 Jahre alt, wo also letztlich die Schulzeit noch näher ist als die Rentengrenze. Das heißt, wir haben hier einen Generationswechsel letztlich im Bereich der Sicherungsverwahrung. Immer mehr jüngere Leute, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, die hier anlangen und die dann einfach aufgrund des Alters und aufgrund der Konfrontation mit den aus ihrer Sicht oftmals sehr perspektiv- und hoffnungslos anmutenden Zuständen dann auch nicht bereit sind, sich das widerspruchslos gefallen zu lassen und dann auf ein Verhalten zurückgreifen, das sie letztlich auch ins Gefängnis gebracht hat und dann halt eben entsprechend destruktiv agieren. Ja, aber ich meine, wenn man halt eben vielfach nur noch die endlose Verwahrung vor sich sieht, den Tod letztlich hinter Gittern, konfrontiert mit einer schier endlos anmutenden Verwahrung, dann lockt das halt bei vielen Menschen nicht unbedingt prosoziales Verhalten hervor. Zumal hinzukommt, damit mit sich eurer Sendung vielleicht zukünftig mal einem Gespräch, es dreht sich alles um die Kriminalprognose. Das heißt, kann verantwortet werden, den Menschen wieder in Freiheit zu setzen. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und der fällt halt eben bei Leuten, die in der Sicherungsverwahrung sitzen, fast immer zu Ungunsten des jeweiligen Insassen oder der Insassin aus. Du schreibst auch in dem Text eben auch von einem biologistisch-deterministischen Menschenbild, was eben hinter der SV oder der Sicherungsverwahrung steht. Das würde sich ja dann auch erklären, dass eben so eine Prüfung ja eben negativ ausfällt, wenn man ja schon von parasitären Lebensstilen bei den Sicherungsverwahrten spricht. Genau, also wir sollten ja nicht aus dem Blick verlieren, dass es die Nationalsozialisten waren, die die Sicherungsverwahrung ins Strafrecht eingeführt hatten. Noch während der Weimarer Republik hat sich unter anderem Kurt Tucholsky vehement gegen die Einführung der Sicherungsverwahrung ausgesprochen. Und das oberste Gericht der Deutschen Demokratischen Republik, ohne hier jetzt die Deutsche Demokratische Republik als Vorzeigestaat präsentieren zu wollen, hat in den 50ern entschieden, dass die Normen der Sicherungsverwahrung auf dem Gebiet der DDR nicht angewandt werden durften, weil es einen nationalsozialistischen Ungeist atme. Nun würden heutige Juristen und Juristinnen, aber auch Bedienstete der JVA es vehement in Abrede stellen, dass hier irgend noch etwas fortwirke. Allerdings die im Zuge der Sicherungsverwahrung vorherrschende Einstellung des sogenannten geborenen Verbrechers, der geborenen Verbrecherin, ist eigentlich an vielen Ecken und Stellen in psychiatrischen Gutachten, in vollzuglichen Stellungnahmen, zumindest subkutan, immer noch zu spüren. Als nächstes kommt ein etwas längeres Grußwort von einem solidarischen Menschen, der sich sehr in euch hineinfühlt, die ihr im Gefängnis seid und ganz viele liebe Grüße und Wünsche reinschickt. Und wir verlesen das jetzt mal. Ich frage mich, wie sich der Jahreswechsel hinter Gittern anfühlt. Ist es Erleichterung, wieder ein Jahr hinter sich zu haben und der Freilassung näher zu kommen? Oder die Traurigkeit, wieder einem ganzen Jahr seines Lebens durch das Gefängnissystem beraubt worden zu sein? Oder beides? Liebe Inhaftierten im Chemnitzer Frauenknast, ich wünsche euch für das kommende Jahr Kraft und Durchhaltevermögen, um nicht an dem Eingesperrtsein zu verzweifeln. Ich wünsche euch Fantasie, um wenigstens in den Tagträumen die Mauern verlassen zu können. Ich wünsche euch Lebensmut und Entschlossenheit, um eure Würde zu verteidigen gegenüber einer Institution, die dazu geschaffen ist, sie mit Füßen zu treten. Ich hoffe, ihr schafft es, euch die Hände zu reichen und gut miteinander umzugehen unter Gefangenen. Euch nicht durch Homophobie oder Rassismus spalten lasst oder auf Kosten anderer Vergünstigungen anstrebt. Denn ihr wisst sicher besser als wir hier draußen, wie wichtig es ist, in solch schwieriger Lage zusammenzustehen und füreinander da zu sein. Zusammen zu kämpfen für kleine und große Verbesserungen. Das Gefängnis ist für mich ein bedrohlicher Ort. Ich kenne die Willkür der Polizei und der Justiz aus Erfahrung. Und ich habe Angst, wenn jemand dort es drauf anlegt, mich wegzusperren, dass ich selbst eines Tages hinter Gittern aufwache. Dann hoffe ich, dass Leute dort für bessere Lebensbedingungen kämpfen und Leute von außerhalb sich an uns erinnern und uns unterstützen. Ich weiß, wie viele alltägliche Verbrechen auf dieser Welt, in diesem Land, auch in dieser Stadt ganz selbstverständlich und vollkommen legal sind. Sogar so weit, dass eher der Kampf gegen diese Verbrechen dich vor Gericht oder in den Knast bringen kann. Die meisten, die auf ihren Lohnzettel am Monatsende schauen und wissen, was ihre Arbeit eigentlich wert wäre, ahnen schon, dass auch hier ein riesiger Diebstahl im Gange ist, für den kein Unternehmer und keine Chefin jemals vor Gericht, geschweige denn hinter Gittern sitzen wird. Es werden Kriege geführt, Menschen und Tiere ausgebeutet und ermordet. Es werden Menschen zur Arbeit gezwungen, Landschaften und Biotope zerstört und überteuerte Mieten lassen Menschen obdachlos werden. Doch wehe, du wirst beim Schwarzfahren im Bus erwischt. Diese Gesellschaft hat ein so verdrehtes Bild von Gerechtigkeit. Und selbst wenn alle im Knast wirklich so grausame oder gefährliche Personen wären, wie es in der Öffentlichkeit manchmal erzählt wird, dann würde doch der Entzug von Lebenszeit und Würde und die totale Kontrolle im Gefängnis nichts daran ändern, sondern es eher noch schlimmer machen. Das Konzept Strafe hat noch nie jemandem zu einem besseren Menschen gemacht. Aber es zeigt sich, dass die, die gerne bestrafen, oft schlechte Menschen sind. Im Knast werden Symptome der Gesellschaft schlecht behandelt. Aber die Ursache, warum Menschen kriminell werden, liegt an der ungerechten Gesellschaft selbst und an der finanziellen und psychischen Not, die sie jeden Tag erzeugt. Ich wünsche euch, so gut es geht, haltet durch und haltet zusammen. Verbessert dadurch eure Situation. Lasst euch nicht gegeneinander ausspielen. Stellt alles in Frage, was die Schließerinnen und die Gefängnisleitung euch erzählen. Lasst uns hier draußen wissen, wie wir euch unterstützen können, welche Missstände es gibt, von denen die Öffentlichkeit erfahren sollte. Ich wünsche euch, dass die Zeit schnell vergeht, wenn sie vergehen soll. Ich wünsche euch vielversprechende Visionen für eure Zukunft und Freiheit und wünsche euch erfolgreiche Kämpfe in der Gegenwart. Ich wünsche euch, dass sich ab und zu mal eine Amsel am Fenster zeigt, die ihr singen, hören und beobachten könnt. Ich wünsche euch, dass das Essen besser wird, dass ihr mehr Besuchszeit erhaltet und viele tolle Leute euch besuchen. Ich wünsche euch, dass ihr endlich schafft, den Mindestlohn hinter Gittern durchzusetzen und gleichzeitig die Kosten für die Lebensmittel im Knast zu senken. Ich wünsche euch, dass ihr euch in Versammlungsräumen sammeln und austauschen könnt und dass ihr so oft wie möglich Hofgang habt und dort immer gutes Wetter ist. Keine begrenzten Aufschlusszeiten mehr, keine unfassbare Unterbezahlung mehr, keine schlechten Behandlungen durch die Schließerinnen und Schließer. Und natürlich wünsche ich euch allen, dass ihr vorzeitig entlassen werdet. Wir brauchen euch hier draußen. Alles Gute für das kommende Jahr 2021. Das war unsere Sondersendung zum 11. Juni, dem Internationalen Tag der Solidarität mit Marius Mason und allen anarchistischen Langzeitgefangenen. Wir rufen euch auf, seid solidarisch. Macht Soli-Aktionen, Banner-Drops, geile Pictures, was auch immer. Wichtig ist, dass ihr den Menschen, für die ihr die Soli-Aktion macht, auch wissen lasst, dass ihr sie tut, damit diese sich dann freuen können. Deshalb ein ganz wichtiger Punkt, schreibt Menschen im Knast. Das ist mega wichtig, um diese Isolation zu durchbrechen und mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Ja, dafür eben zu schreiben, da findet ihr unter anderem die Adresse von Sunny, die ihr heute auch hören konntet innerhalb dieser Sondersendung. auf ihrem Blog, wo sie auch spannende Artikel veröffentlicht, unter www.freiheitskomitee-für-sunny-w.blackblocks.org und das Für ist als Vier geschrieben. Und auch Thomas Meyer-Falk hat eine Webseite und auch er freut sich über Post. Den Blog würde ich auch nochmal sagen und zwar ist das freedomforthomas.wordpress.com und auch seine Adresse findet ihr auch auf diesem Blog und könnt ihm gerne schreiben. Ansonsten, wenn ihr Bock auf Soli-Aktionen habt, sagt doch einfach den Leuten vom June 11, also vom Aktionstag Bescheid. Die haben auch nochmal einen eigenen Blog, den verlinken wir mit auf unserer Seite. Und ja, es ist tatsächlich immer wichtig, zum einen solidarisch zu sein, aber zum anderen auch den Kampf, für den die Menschen gerade im Knast sitzen, einfach draußen weiterzuführen. Und das ist so ein bisschen die wichtigste Solidarität, dass wir zum einen gemeinsam aneinander denken, aber eben auch nicht vergessen, weiter zu kämpfen.